Bremen. In Deutschland zeichnet sich ein massiver Mangel an Lehrern ab. Nach einer Modellrechnung der Kultusministerkonferenz, die heute in Bremen tagte, werden bis zum Jahr 2015 74.000 Lehrkräfte fehlen. In den kommenden Jahren werden aufgrund der Altersstruktur des Lehrerbestandes viel mehr Lehrer aus dem Schuldienst ausscheiden, als Absolventen eingestellt werden können. Schon heute klagen hauptsächlich die beruflichen Schulen über akuten Lehrermangel. Der Einstellungsbedarf an Lehrern in diesem Bereich kann nur zu 65% gedeckt werden. Unproblematisch scheint die Situation im Moment noch an den Grundschulen und Gymnasien. An den Gymnasien stehen den jährlich 6.900 frei werdenden Stellen 7.000 einsetzbare Lehrkräfte gegenüber.